Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte erschrecken Sie nicht. Ich spreche weder als Bauer noch als Rentner zu Ihnen, sondern ich spreche über meinen Schlussvortrag, den ich in der Sache gegen Herrn Ernst Zündel gehalten hatte, weil ich der Auffassung bin, dass die meisten von Ihnen diese Art der Verteidigungstätigkeit nicht kennen und wahrscheinlich auch noch nichts davon gehört haben. Sie wissen ja, dass Verteidiger, die in Verfahren auftreten, in denen es um Verstöße gegen § 130 des Strafgesetzbuches geht, sprich Volksverhetzung, dass diese mit einem Bein, wenn sie den richtig verteidigen, selber im Gefängnis stehen. Es bleibt deshalb nur wenig für einen Verteidiger, am Schluss eines Verfahrens etwas zu sagen, ohne nichts zu sagen. Ich hoffe, Sie werden mir anschließend zustimmen. Als ich im Dezember 1959 meinen Abituraufsatz schrieb, hatte der tschechische Geheimdienst Hakenkreuze an die Kölner Synagoge geschmiert, um den deutschen Rechten zu schaden. Damals war das Wort Holocaust im allgemeinen Sprachgebrauch noch nicht bekannt. Heute ist dieser Begriff eine nahezu staatsreligiöse Worthülse. Getragen von deutschen Gutmenschen führt die politische Korrektheit zu Auswüchsen und Blüten, bei denen man nicht weiß, ob man weinen oder lachen soll. So musste beispielsweise der Modekonzern Esprit im vergangenen Herbst 200.000 Kataloge zurückziehen, nur weil darauf aus England stammende Lederknöpfe abgebildet waren, welche so aussahen, als hätten sie ein Hakenkreuz als Muster. Knöpfe dieser Art werden schon seit vielen Jahrzehnten benutzt, ohne dass bislang jemand auf die Idee kam, durch das Weglassen von 4 Furchen ein Hakenkreuz zu erkennen. Auf den Aktendeckeln deutscher Strafakten sind regelmäßig Vordrucke vorhanden, wonach vermerkt werden soll, ob die Akten auch über die übliche Aufbewahrungszeit hinaus aufbewahrt werden sollen. Dies dürfte in diesem Verfahren gegen Ernst Zündel mit Sicherheit bejaht werden. Allerdings bietet dies nicht die Gewähr dafür, dass die Akten tatsächlich an sicherem Ort auch künftig greifbar sein werden. Als nach dem Ersten Weltkrieg der frühere Reichstagsabgeordnete Kurt Eisner der erste Ministerpräsident von Bayern wurde, zählte es zu einer seiner ersten Amtshandlungen, dass er im Lichthof des Münchner Polizeipräsidiums Strafakten vernichten ließ. Darunter natürlich auch seine eigenen. Die Verteidigung dieses Verfahrens wird deshalb dafür Sorge tragen, dass Kopien der gesamten Akten dieses Strafprozesses gegen Ernst Zündel für mindestens 50 Jahre an sicherem Ort aufbewahrt bleiben. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Schlusswort mehrere Meinungen und Wertungen gebracht, welche erläuterungsbedürftig sind. So hat die Staatsanwaltschaft beispielsweise Holocaust-Leugner mit Menschen verglichen, welche behaupten, die Sonne geht im Westen auf. Natürlich geht die Sonne nicht im Westen auf, sie geht überhaupt nicht auf, denn die Erde dreht sich um die Sonne und um sich selbst, sodass es nur so scheint, als ob die Sonne im Osten aufginge. Diese naturwissenschaftliche Tatsache wissen wir aber nicht, wie beim Holocaust, aus Zeugenaussagen oder Beschuldigtenvernehmungen, sondern aufgrund des durch Nikolaus Kopernikus in Frauenburg geführten Sachbeweises. Die Staatsanwaltschaft beliebte den Angeklagten Ernst Zündel als politischen Rattenfänger zu bezeichnen. Dies ist eine Beleidigung des Angeklagten und ein Verstoß gegen seine Menschenwürde. Aber betrachten wir nicht weiter den Angeklagten, sondern wenden wir uns den Ratten zu. Wer sind denn diese Ratten? Das sind unbescholtene Menschen, die sich, wie der Angeklagte, ein eigenes Denkvermögen bewahrt haben. Wenn im politischen Tagesgeschehen in der Öffentlichkeit Sozialbetrüger als Sozialschmarotzer bezeichnet werden, wird gegen denjenigen, welcher dieses behauptet, sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Denn der Vergleich von Menschen mit Tieren verletzt die Menschenwürde der Angegriffenen. In § 130 des Strafgesetzbuches heißt es unter anderem: Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Die Ratten des Herrn Staatsanwalts sind zwar auch Menschen, aber es geht wohl eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass die objektivste Behörde der Welt gegen den Herrn Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen § 130 StGB einleitet. Die Stuttgarter Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 27. Januar 2007 über den Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft. An besonders hervorgehobener Stelle wurde aus dem Plädoyer wörtlich zitiert als Äußerung gegen Ernst Zündel. Das Zitat lautete: Wie ist das Deutschland, das Sie wollen? Ein Deutschland der Ausgrenzung, der Intoleranz, der Bücherverbrennung. Zitat Ende. Dieses Deutschland, Herr Staatsanwalt, haben wir schon. Gewaltlose Meinungsabweichler werden als Ratten bezeichnet. Das ist Ihre Ausgrenzung, Herr Staatsanwalt. Gewaltlose Meinungsabweichler werden gnadenlos verfolgt. Das ist Ihre Intoleranz, Herr Staatsanwalt. Bücher gewaltloser Meinungsabweichler werden unnachsichtig verbrannt. Das ist Ihre Bücherverbrennung, Herr Staatsanwalt. Der Herr Staatsanwalt stellte die apodiktische Behauptung auf: Jeder Krieg ist mit Hass und Hetze vorbereitet worden. Gilt das auch für Israel? Gilt das auch für unseren Hauptbefreier USA, für dessen Verhalten in Vietnam? Oder den ersten Irakkrieg 1990? Wir erinnern uns. Zur Einstimmung auf diesen Krieg wurden wieder einmal Gräuelmärchen in die Welt gesetzt, so zum Beispiel die Behauptung, irakische Soldaten hätten kuwaitische Säuglinge aus Brutkästen gerissen und getötet. Oder es wurden im Fernsehen Bilder von ölverpesten Schwimmvögeln gezeigt, welche elend eingingen. Eine bedauerliche Propagandapanne war es, dass es Enten dieser Art dort überhaupt nicht gibt. Und der zweite Irakkrieg wurde mit der Propagandalüge der irakischen Massenvernichtungswaffen begründet. Aber das ist in unserer kurzlebigen Zeit heute schon nahezu vergessen. Hauptsache, wir dürfen Teil der atlantischen Wertegemeinschaft sein. Manche Kriege werden auch nach ihrem Ende mit Hass und Hetze weitergeführt. Der berühmte Strafverteidiger Friedrich Grimm schrieb in seinem 1961 erschienenen Buch Mit offenem Visier über seine Internierung 1945 durch die Franzosen. Eines Morgens meldete sich bei mir ein französischer Kommandant, der sich als Universitätsprofessor aus Montpellier vorstellte. Er begann ein hochgeistiges Gespräch, das deutsch-französische Problem als geschichtliches Phänomen. Er war sehr beschlagen und es war ein Genuss, ihm zu folgen. Plötzlich kam er auf die Gräuel zu sprechen, Oradour, Buchenwald, wie ich mich dazu stelle. Ich erwiderte: Da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Ich bin deutsch-französischer Rechtsanwalt, Rechtslehrer und Vizepräsident der deutsch-französischen Gesellschaft. Aus all diesen Gründen bin ich für das Recht, für den Ausgleich, für die Verständigung. Ich nehme es mit all dem sehr ernst. Ich verurteile das Unrecht wie Sie, viel stärker noch als Sie. Nicht nur um des Unrechtes an sich willen, für das es keine Entschuldigung gibt, sondern als Deutscher, weil es den deutschen Namen entehrt und endlich, weil es mir meine Lebensarbeit zerschlägt. Über die Verurteilung der Gräuel als solcher herrscht also Einverständnis. Aber es gibt da zwei Dinge, die muss man auseinanderhalten. Die Gräuel selbst als Tatsachen und die Art, wie davon in der Propaganda Gebrauch gemacht wird. Gräuel und Gräuelpropaganda sind zweierlei. Die Gräuel verurteile ich, Gräuelpropaganda aber auch. Auch um der Gerechtigkeit willen und für unser Volk. Der Kommandant machte Einwendungen. Es sei doch alles sehr seriös. Vor mir lag das Flugblatt von Schirmeck mit dem Gräuelbericht über den Bischof von Münster. Ich sagte, ich habe monatelang die Entwicklung der Gräuelpropaganda in der Schweiz verfolgt. Jedes besetzte Gebiet kam dran, in bestimmten Turnus. Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich. Filme wurden gedreht. Wie lange noch? Mit schrecklichen Bildern. Zuerst waren es Hunderte von Toten, dann Tausende, dann Zehntausende, dann Hunderttausende. Ich war erschüttert über diese Zahleninflation und dachte mir, an die Millionen wird man doch wohl nicht kommen. So viele Menschen gibt's ja gar nicht. Mein Gegenüber wurde unruhig. Ich fuhr fort. Ich verurteile die Taten, aber ich wende mich dagegen, dass aus so traurigen Vorkommnissen des Krieges Giftwaffen gemacht werden, die den Hass verewigen sollen. Ich wehre mich gegen die Übertreibungen, Verallgemeinerungen und Lügen. Wir wissen doch, wie es im vorigen Kriege war. Wir kennen die Veröffentlichung des Northcliffe-Büros, das Buch von Klotz, De la guerre à la paix, worin er die Erfindung des Märchens von den abgehackten Kinderhänden erzählt. Und vor allem das klassische Buch über die Gräuelpropaganda von Ponsonby, Die Lüge im Kriege, in dem die ganzen Methoden der Gräuelpropaganda des vorigen Krieges offenbart werden. Ganze Behörden hat es gegeben, die nichts anderes fabrizierten als Gräuelbilder, Leichenbilder und Leichenhaufen durch Fotomontage zusammengestellt. Da sprang der Kommandant auf. Ich sehe, ich bin an einen Fachmann geraten. Ich bin gar kein Professor aus Montpellier. Ich bin vom Contre-Espionage-Büro. Seit einigen Monaten tue ich nichts anderes als das. Gräuelpropaganda. Das war die entscheidende Waffe in diesem Krieg. Damit haben wir den totalen Sieg erfochten. Ich erwiderte, jawohl, Sie haben den totalen Sieg. Nun aber wird es Zeit, dass Sie diesen Kampf einstellen. Nein, rief der Kommandant aus. Jetzt fängt es erst richtig an. Wir werden fortfahren, Jahr aus, Jahr ein. Wir werden diese Propaganda noch steigern, bis in der Welt der letzte Funke der Sympathie für Deutschland ausgelöscht und das deutsche Volk selbst so restlos zerknirscht sein wird, dass es sich nie wieder erheben kann. Damit stand er auf. Ich konnte ihm nur noch die Worte nachrufen. Dann werden Sie eine große Verantwortung auf sich laden. Soweit das Zitat. Die unsachliche Verhaltensweise der Staatsanwaltschaft mag noch angehen. Sie entscheidet nicht. Das bisherige Verhalten der Kammer in diesem Prozess ist weitaus schlimmer als das der Staatsanwaltschaft. Als unabhängige Richter, welche nur dem Gesetz unterworfen sind, haben Sie von Anfang an die Offenkundigkeitskeule brachial eingesetzt. Alle naturwissenschaftlich begründeten Anträge der Verteidigung wurden mit der Offenkundigkeitskeule niedergeknüppelt. Die Hauptverhandlung dokumentierte, dass der Druck auf das Gericht im Jahre 13 nach Orlet so hoch zu sein scheint, dass die Kammer befürchten muss, sie gelte auf der Seite des Angeklagten stehend, wenn sie nicht von vornherein in Inquisitionsmanier gegen den Angeklagten vorgeht. Dies entspricht zwar nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen, muss aber im Sinne der Ehrlichkeit des Verfahrens begrüßt werden. Tatsächlich ist dieses Verfahren seines rechtsstaatlichen Mantels enthoben. Es steht als das da, was es in Wirklichkeit ist, ein Unterdrückungsmechanismus gegen missliebige Meinungen. Als diese Kammer in anderer Besetzung am 22. Juni 1994 Günter Deckert zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilte, führte dies zu einer Flut von nicht sachgerechten Beeinflussungen der Justiz. Hierzu seien einige Zitate aus der Presse in Erinnerung gerufen. Mannheimer Morgen vom 10. August 1994. Thomas Schäuble, der baden-württembergische Justizminister, distanzierte sich von der Urteilsbegründung. Dies könne großen Schaden für das Ansehen der Justiz bewirken. Teile der Begründung dürften so nicht stehen bleiben. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gab sich entsetzt. Was hier als Begründung ausgesprochen wird, übersteigt mein politisches Fassungsvermögen, sagte die CDU-Politikerin im Südwestfunk. Sie erläuterte allerdings nicht, worin ihr politisches Fassungsvermögen besteht. Bubis erkennt in dem Urteil einen Freibrief für alle Neonazis. Der Vorsitzende der deutschen Sinti und Roma, Romani Rose, sprach sich sogar für die Amtsenthebung der Richter aus. Der Mannheimer Morgen vom nächsten Tag, dem 11. August 1994. Der jüdische Weltkongress hat das Urteil als juristischen Angriff gegen das jüdische Volk bezeichnet. Der jüdische Weltkongress verlangt eine Korrektur des Urteils und eine Umwandlung der zur Bewährung ausgesetzten Strafe für Deckert in eine Haftstrafe. Der jüdische Weltkongress. SPD-Bundesgeschäftsführer Günter Verheugen sprach vom unglaublichsten Justizskandal der letzten 10 Jahre. Der Weser-Kurier vom 11. August 1994. Die Bundesregierung erklärte, sie begrüße ausdrücklich die Revision gegen das Urteil vor dem Bundesgerichtshof. Die Bundesregierung bedauere die Gerichtsentscheidung und die schlimmen Signale, die von diesem Urteil ausgegangen sind, erklärte Regierungssprecher Norbert Schäfer. Bundesjustizministerin Schleuthäuser-Narrenberger hatte zuvor das Urteil als Schlag ins Gesicht aller Opfer des Holocaust bezeichnet und erklärt, sie hoffe auf die Revisionsinstanz. Es empört mich, sagte die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, dass ein deutsches Gericht Deckerts Aussagen über die Auschwitz-Lüge derart relativiert und ihm mildernde Umstände in Form von Charakterstärke und Intelligenz zuspricht. Das stellt die Welt auf den Kopf. Der baden-württembergische Landesverband der Verfolgten des Naziregimes hat nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft aufgefordert, wegen des Tatbestandes der Volksverhetzung gegen wen schon? Gegen die Mannheimer Richter zu ermitteln. Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, auch vom 11. August. SPD-Vizepräsident Däubler-Gmelin nannte die Begründung unsäglich peinlich. Der Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums, Simon Wiesenthal, reagierte bestürzt. Der Schaden für das Ansehen Deutschlands durch die Argumentation des Gerichts übersteige bei weitem den Propagandawert der Äußerungen des Angeklagten. Frankfurter Rundschau, auch vom 11. August. Der Zentralrat der Juden in Deutschland forderte den BGH auf. So ist das schon, meine Damen und Herren. Der BGH wird vom Zentralrat der Juden aufgefordert, etwas zu tun. Das Urteil aufzuheben. Präsidiumsmitglied, ja, der mit dem Kokain, Michel Friedmann, sagte im Deutschlandfunk, das Urteil sei ungeheuerlich und müsse korrigiert werden. Die Rheinpfalz vom selben Tag. Der jüdische Weltkongress verurteilte den Richterspruch als Anstiftung zum, na, richtig, zum Rassenhass. Ja. Süddeutsche Zeitung vom 12. August. Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel forderte die Aufhebung des Urteils. Teile der Urteilsbegründung hätten ihn bestürzt und empört, sagte der CDU-Politiker. Ministerpräsident Teufel sagte, es müsse unbedingt auf eine nachhaltige Korrektur des Mannheimer Deckert-Urteils hingewirkt werden. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Johannes Gerster sagte in Bonn, die Begründung des Mannheimer Urteils, die im In- und Ausland Schaden angerichtet habe, dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die Richter sollten von sich aus freiwillig, das muss man sich mal zergehen lassen, die Richter sollten von sich aus freiwillig die Versetzung in eine andere Funktion beantragen. Falls sie das nicht täten, müssten die Richterorgane über notwendige Folgen befinden. Ja. So frei sind wir. Haaretz, eine israelische Zeitung, berichtete, der israelische Botschafter in Bonn, Avi Primor, habe im Auswärtigen Amt gegen das Urteil protestiert. Die Rheinpfalz vom 13. August. Kohl forderte die Justizbehörde in Mannheim auf, gegenüber den zuständigen Richter Konsequenz zu ziehen. Das verlangte auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende, der Ossi-Bär Thierse. Mannheimer Morgen vom 13. August. Kohl, Deckert-Urteil, eine Schande. Der Kanzler betonte, dieses Urteil ist inakzeptabel und außerhalb des Erträglichen. Kohl forderte die Justizbehörde in Mannheim auf, gegenüber den zuständigen Richtern Konsequenz zu ziehen. Süddeutsche Zeitung vom 16. August. Der Präsident der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, Avner Shalev, sagte, es sei ein Skandal, dass ein deutsches Gericht mit einer solchen Urteil den Neonazismus in Deutschland unterstütze und mit seiner Urteilsbegründung die Verleugnung des Holocausts hoffähig mache. Das Urteil dieser Kammer hatte, das wissen die wenigsten, dasselbe Ergebnis wie das Urteil der vierten Kammer vom 13.11.1992. Welcher der heutige Berichterstatter damals schon angehörte. Gegen dieses Urteil von 1992 krähte kein Hahn. Der Inhalt war anscheinend gleichgültig. Die Verpackung war wichtiger. Sie sollten sich, jeder einzelne Richter für sich, nachfolgende Fragen stellen. Erstens. Habe ich Angst vor einem Presseverriss? Zweitens. Habe ich Angst vor Lichterketten politisch korrekter gegen mich? Drittens. Habe ich Angst vor Mahnmachen moralischer Athleten vor meiner Wohnung? Die drei Berufsrichter dieser Strafkammer sollten sich zusätzlich auch noch nachfolgende Fragen offen und von Herzen ehrlich beantworten. Viertens, habe ich Angst vor einer Richteranklage, wie sie von unqualifizierten, aber politisch korrekten Politikern des Landtages in Stuttgart im Falle der Angehörigen dieser Kammer, Dr. Orlett und Dr. Müller, erwogen wurde? Und letztlich, fünftens, habe ich Angst vor vorzeitiger Pensionierung wegen angeblicher Dienstunfähigkeit, wie es von unqualifizierten, aber politisch korrekten Personen im Falle des früheren Vorsitzenden dieser Kammer, Dr. Müller, und eines der besten Juristen, den diese Kammer je hatte, Dr. Orlett, praktiziert wurde. sollten Sie alle diese Fragen mit einem ehrlichen Nein beantworten, lesen Sie entweder keine Zeitung oder Sie besitzen kaum glaubliche übermenschliche Fähigkeiten. Sollten Sie aber auch nur eine einzige dieser Fragen vor sich selbst mit einem Ja beantworten, müssten Sie, wenn Sie Ihre Richtertätigkeit wirklich ernst nehmen, von einem Verhältnisanzeige gemäß § 30 der Strafprozessordnung machen. Denn die Angst eines Richters ist wahrlich nicht der Königsweg zur Wahrheitsfindung. Aber folgten Sie § 30 StPO, Strafprozessordnung, kämen Sie wohl vom Regen in die Traufe. Auch dann, und dann vielleicht erst recht, kämen Sie in den Genuss von Presseverrissen, Lichterketten, Mahnwachen, in die Gefahr von Richteranklagen und aufgezwungener Dienstunfähigkeit. Sie können es also drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn Sie dem politisch korrekten Zeitgeist nicht folgen, ist Ihre Reputation, ist Ihre berufliche Zukunft dahin. Daran ändert auch nichts, wenn Sie Ihre mutmaßliche Angst innerlich mit Scham bedecken. Ohnehin ist Scham ein Empfinden, welches in weiten Teilen des deutschen Volkes einfach nicht mehr existiert. Was also werden Sie tun? Es gehört keine prophetische Sehergabe dazu, dies vorherzusagen. Sie werden entweder aus Scheuklappen behafteter eigener Überzeugung mittels der Offenkundigkeitskeule den Angeklagten im Sinne des Antrags der Staatsanwaltschaft verurteilen, oder Sie werden ihn aus Angst vor Lichterketten, Mahnwachen und oder beruflichem Stranden ebenso im Sinne der Anklage der Staatsanwaltschaft verurteilen. Eine entfernt theoretisch denkbare Alternative wäre, Sie zeigten Mannesmut vor Königsthronen. So etwas hat es in unserer Geschichte selten schon gegeben. Ob ausgerechnet Sie dazu berufen sind, Ihre bisherigen Offenkundigkeitskeulenbeschlüsse sprechen vehement dagegen. Ob stromlinienförmiges Anpassen an die vermeintlich gültige politische Korrektheit Ihnen zur Ehre gereichen möge, das mögen Sie selbst, jeder für sich beurteilen. Helfen wird es kaum. In Anlehnung an einen zeitgenössischen Filmtitel könnte ich versucht sein, Ihnen in tröstender Absicht zu sagen, Angst essen Ehre auf. Aber ich widerstehe der Versuchung. Ich hege immer noch die scheinbar altmodische Überzeugung, Richter seien diejenigen Menschen in unserem Staate, welche zu dessen Wohle wirklich frei und wirklich unabhängig Recht sprechen. Damit könnte ich schon enden. Aber ich will jedoch deutlich machen, dass die Entrechtung der Juden in Deutschland ein schreckliches Unrecht mit ungezählten Toten war, selbst dann, wenn es, wie von Revisionisten behauptet, keine Vergasungsanlagen gegeben haben sollte. Meine eigenen Ermittlungen vor über 30 Jahren in anderen Strafverfahren in Israel und in Polen haben mir Erkenntnisse gebracht, welche vielfach eindrucksvoller sind als sämtlich politisch korrekte Literatur. Mit einem Teil dieser Erkenntnisse konnte ich aber auch meiner ureigensten Verteidigeraufgabe gerecht werden, ein Fehlurteil zum Nachteil meines Mandanten zu verhindern. Die Folge hiervon war ein Einreiseverbot in Israel und in dem damals noch kommunistischen Polen. Warum wohl? Ja, warum wohl? Das Ausgrenzen der Juden in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kam nicht allzu überraschend. Ein bedeutender Politiker des vorigen Jahrhunderts, H., geboren in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in einem Ort, der mit den Buchstaben BRA beginnt, schrieb in einem mehrfach aufgelegten Buch, ich zitiere, »Im Leben des Juden, als Parasit im Körper anderer Nationen und Staaten, liegt eine Eigenart begründet, die Schopenhauer einst zu dem schon erwähnten Ausspruch veranlasste, der Jude sei der große Meister im Lügen. Das Dasein treibt den Juden zur Lüge, und zwar zur immerwährenden Lüge, wie es den Nordländer zur warmen Kleidung zwingt. Sein Leben innerhalb anderer Völker kann auf die Dauer nur währen, wenn es ihm gelingt, die Meinung zu erwecken, es handle sich bei ihm um kein Volk, sondern um eine, wenn auch besondere, Religionsgemeinschaft. Dies aber ist die erste große Lüge.« Zitat Ende. Der Verfasser dieses Buches war nicht etwa Theodor Heuss, welcher 1884 in Brackenheim geboren wurde, sondern der 1889 in Braunau am Inn geborene Adolf Hitler, und das Buch hieß »Mein Kampf«. Obwohl Theodor Heuss ein schwäbischer Liberaler war, stimmte er für das Ermächtigungsgesetz. Ohne das Ermächtigungsgesetz hätte es die Nürnberger Gesetze nicht gegeben. Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935, abgedruckt im Reichsgesetzblatt von 1935, Seite 1145 bis 1147, beinhalten das Reichsflaggengesetz, das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Dieses letztgenannte Gesetz lautet auszugsweise: Durchdrungen von der Erkenntnis, dass die Reinheit des deutschen Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. § 1. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Trotzdem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung dieses Gesetzes im Ausland geschlossen sind. § 2. Außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten. § 3. Juden dürfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren in ihrem Haushalt nicht beschäftigen. § 4. Juden ist das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten. Dagegen ist ihnen das Zeigen der jüdischen Farben gestattet. Die Ausübung dieser Befugnis steht unter staatlichem Schutz. Soweit der Auszug. Diese Entrechtung, die später folgenden Deportationen und die ungezählten Toten sind tatsächlich offenkundig. Hierfür gibt es Sachbeweise. Für Tote durch Zyklon B gibt es nur Zeugen- oder Beschuldigtenäußerungen. Auch diese Kammer hat keinen konkreten Sachbeweis näher bezeichnet. Zur Fragwürdigkeit von Zeugenaussagen und Beschuldigtenäußerungen möchte ich einige Beispiele nennen. Professor Bockelmann berichtete im Sommersemester 1960 in Heidelberg, als er in einer strafrechtlichen Vorlesung zur Frage der Todesstrafe referierte, über einen Vorfall, der sich an der Westfront zu Ende des Krieges abgespielt hatte. Dort war es bei einer SS-Einheit zu einem Kameradendiebstahl gekommen. Nach dem Selbstverständnis der SS war dies ein todeswürdiges Delikt. Erst nach dreimaliger Aufforderung, der Täter möge sich melden, trat ein SS-Mann aus dem Glied. Er wurde zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde jedoch aufgrund der sich rasch ändernden Frontlage nicht vollstreckt. Später stellte sich heraus, dass dieser SS-Mann gar nicht schuldig war. Er war aus dem Glied getreten, um die Ehre der Einheit wiederherzustellen. Seitdem bin ich ein überzeugter Gegner der Todesstrafe. In einem vor dem Mannheimer Schwurgericht laufenden Verfahren wurde ein früherer SS-Angehöriger beschuldigt. Er hätte am 12. Juni 1943 den Judenratsvorsitzenden von Kopitschinze erschossen. Der Angeklagte bestritt, die Tat begangen zu haben. Alle jüdischen Zeugen, welche von dem Vorgang etwas mitbekommen hatten, sei es als angebliche oder tatsächliche Augenzeugen oder als Zeugen vom Hörensagen, bestätigten jedoch, der Angeklagte sei der Täter gewesen. Durch eigene Ermittlungen in Polen gelang es der Verteidigung, einen polnischen Augenzeugen der Tat ausfindig zu machen, der kein Jude war. Dieser bestätigte zwar, dass der Judenratsvorsitzende erschossen worden ist, Täter sei jedoch nicht der Angeklagte, sondern ein anderer gewesen. Insofern gab es einen Freispruch. Als am 26. November 1975 in Düsseldorf der Majdanek-Prozess begann, war einer der Angeklagten ein früherer SS-Angehöriger, welcher schon kurz nach dem Kriege wegen des Ermordens eines jüdischen Menschen zum Tode verurteilt wurde. Die Todesstrafe wurde in lebenslange Haft umgewandelt. Anfang der 50er Jahre traf der damalige Verteidiger des Verurteilten durch Zufall in Frankfurt den angeblich von dem Verurteilten ermordeten Juden. Auch in diesem Falle hatten sich die Zeugen, welche Grundlage der Verurteilung waren, mit ihrer Aussage nicht im Bereich der Wirklichkeit gehalten. Es ist durchaus möglich, dass in den beiden letztgenannten Fällen die jeweiligen belastenden Zeugenaussagen von Menschen kamen, die subjektiv der Überzeugung waren, die Wahrheit zu sagen. Aussagen von Menschen sind eben minderwertige Beweismittel. Dies gilt sowohl für Beschuldigte als auch für Zeugen. Was ist die Wahrheit? Was ist die geschichtliche Wahrheit? Anlässlich des Todes von Joachim Fest hat Klaus von Donani in der Frankfurter Allgemeinen vom 13. September letzten Jahres einen Nachruf geschrieben, in welchem er unter anderem aufführt: Sein kundiges und sorgfältiges Wort suchte eine historische Wahrheit, von der er wusste, dass es sie niemals gibt. Dass sie ihre Gestalt wechselt mit dem Blickwinkel der Zeit, aber dass sie zu suchen, immer wieder vom Neuen, die Aufgabe des Historikers bleibt. Wer so der Wahrheit mutig nachgeht, der wird den Weg auch gelegentlich verfehlen. Aber wer mit dieser Erfahrung dann auch seine Einsichten erneuert, der ist ein Vorbild für historische Ehrlichkeit und literarische Zivilcourage. Trotz der bedrängenden politischen Korrektheit öffentlicher Tugendwächter in unserem Land hat Joachim Fest von seinem einsamen Platz eine Sicht auf deutsche Geschichte und Gegenwart ermöglicht, die in den kommenden Jahren unseren Augen immer vertrauter werden wird. Soweit das Zitat. Die Kammer geht leider von einer historischen Wahrheit aus dem Blickwinkel der Zeit aus. Sie sollten sich nachfolgende Meldungen zu Gemüte führen. Über den Unsinn verordneter Wahrheiten berichtete der Rheinische Merkur Nummer 42 vom vorigen Jahr durch Thomas Gutschke, Zitat: Der finnische Außenminister sagte, Parlamente und Regierungen sollten niemals versuchen, darüber zu befinden, welche historischen Wahrheiten zulässig sind. Zitat Ende. Recht hat er, der finnische Außenminister. Laut Frankfurter Allgemeiner vom 12. Januar diesen Jahres soll in Frankreich die Leugnung des Armenier-Genozids strafbar sein. In der in die EU drängenden Türkei hingegen landet der die Ermordung von mehr als 1 Million Armeniern behauptende wegen Verunglimpfung des Türkentums vor Gericht, wie beispielsweise Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Wir gehen also in dem künftigen Europa herrlichen Zeiten entgegen. Machen wir Urlaub in der Türkei und sprechen von dem Mord an den Armeniern, landen wir im Gefängnis. Geläutert durch die Haftstrafe machen wir das nächste Jahr Urlaub in Frankreich und leugnen dort den Armeniermord. Wieder werden wir bestraft. So schön kann Europa sein. Eine verblüffende Nachricht brachte die Frankfurter Allgemeine am 7. Februar diesen Jahres. Überschrift: Zypris für Holocaust-Diskussion. Im Text hieß es, bei den Äußerungen gegen den Holocaust müsse man differenzieren. Wenn jemand in einer Diskussion sage, er glaube nicht daran, dass Millionen Juden ermordet worden seien, sei dies nicht zu bestrafen. Darüber könne man diskutieren. Das heißt also, Frau Zypris darf diskutieren, nicht aber der einfache Holzfällersohn Ernst Zündel aus dem Schwarzwald. Als die Nürnberger Gesetze beschlossen wurden, hatte der spätere Reichsmarschall Göring diese Gesetze nicht mit unterzeichnet. Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass ihm der Ausspruch zugeordnet worden ist: Wer Jude ist, bestimme ich. Wenn man die Strafverfolgungspraxis der Staatsanwaltschaften dieses Landes betrachtet, drängt sich einem unwillkürlich der Vergleich auf, dass die Staatsanwaltschaften heute sagen, wer Volksverhetzer ist, bestimmen wir. Hierfür gibt es aus der jüngsten Vergangenheit einige Beispiele. Als die 6. Große Strafkammer des Landgerichts Mannheim im Jahre 1994 den Angeklagten Günter Deckert wegen Volksverhetzung verurteilte, wurde dieses Urteil von der Zeitung Frankfurter Rundschau ungekürzt veröffentlicht. Der Verurteilte Günter Deckert veröffentlichte dieses Urteil ebenfalls ungekürzt, und zwar in dem inzwischen verbrannten Buch Der Fall Günter Deckert. Die Verantwortlichen der Frankfurter Rundschau wurden wegen der Veröffentlichung des Urteils nicht strafrechtlich verfolgt. Der Verurteilte Günter Deckert wurde wegen der Veröffentlichung des Urteils mit einer weiteren Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Verstehen Sie das? Ich auch nicht. Ein weiteres Beispiel. Wenn der Journalist Friedhof Meyer in der Zeitschrift Osteuropa einen Artikel über die Zahl der Opfer des Konzentrationslagers Auschwitz veröffentlicht, welche in der absoluten Zahl von den bis dahin geltenden Opferzahlen stark nach unten abweicht, so ist dies kein Grund für die Staatsanwaltschaft, gegen den Friedhof Meyer ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Wenn ein Revisionist eine entsprechende Äußerung von sich gibt, wird sofort ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Diese Verhaltensweise der Justiz entspricht der typischen nationalsozialistischen Lehre von dem Täterstrafrecht. Wollen Sie sich ihr anschließen? Strafrechtlich nicht verfolgt werden auch öffentliche Äußerungen wie "Nie wieder Deutschland" oder "Deutschland verrecke" oder "Bomber Harris, do it again". Anderes gilt, wenn statt des Wortes Deutschland das Wort Juda benutzt wird. Einige wenige Beispiele lassen erkennen, dass die Kammer möglicherweise doch nicht total festgefahren ist. In einem Beschluss vom 12. Januar bemängelt sie, die Probenentnahmen bei Rudolf seien ohne Zustimmung der polnischen Behörden und ohne Kontrolle durch neutrale Zeugen erfolgt. Eine unabhängige Kommission sei notwendig. In einem Beschluss vom 16. Januar hält sie es für möglich, dass die in Auschwitz gezeigten Gaskammern Nachbauten sind. Es liegt in ihrer, also des Gerichtes, es liegt in ihrer Hand, sich um eine Zustimmung der polnischen Behörden zu kümmern, eine Kontrolle durch neutrale Zeugen zu gewährleisten, eine unabhängige Kommission einzuberufen, damit die Frage der Nachbauten in Auschwitz geklärt wird. Sie könnten, also das Gericht, Sie könnten der historischen Wahrheit einen sehr großen Dienst erweisen. Entweder Rudolf wird vollkommen bestätigt oder die Zeugenoffenkundigkeit wird durch Sachoffenkundigkeit bestätigt. Die Meinungsabweichler hätten sich für alle Zeit total blamiert. Um nochmals auf Theodor Heuss zu kommen. Dieser sollte 1949 Bundespräsident werden. Stellen Sie sich einmal vor, heute wäre ein Kandidat für das höchste Staatsamt Befürworter des Ermächtigungsgesetzes gewesen. Unvorstellbar! Allein daran sieht man schon, wie grundlegend sich die Verhältnisse in diesem Land gewandelt haben. Anlässlich der bevorstehenden Wahl von Theodor Heuss reimte Karl Schmidt: "O Zeus, du Allmächtiger, bewahr uns vor Heuss, dem Ermächtiger." Gleichwohl wurde Theodor Heuss zum Bundespräsidenten gewählt. Er entwickelte sich zum bisher besten Präsidenten dieser Republik. Als im Jahre 1956 die Bundeswehr aufgestellt wurde, hatte er als Staatsoberhaupt auch die Pflicht, die Truppe zu besuchen. Er hielt eine Ansprache, leutselig, und bemerkte am Schluss: "Nun siegt mal schön." Ihnen, gemeint war das Gericht, Ihnen, die Sie in Kenntnis mancher dagegen sprechender Argumente sind, rufe ich in Anlehnung an Theodor Heuss mit bitterer Ironie zu: "Nun verurteilt mal schön." Ob Sie dabei auch ein gutes Gewissen als sanftes Ruhekissen haben? Sie wissen es vielleicht. Gott helfe Ihnen. Dankeschön.